I don't regret one day in the last 35 years. Also in den letzten 35 Jahren tue ich nicht einen Moment irgendwie bereuen. And your hope builds and builds and builds. Und diese Hoffnung, sie baut sich immer weiter auf und auf. As the day approaches. Bis dieser Tag kommt. That we will see Jesus face to face. Dass wir Jesus sehen werden, Angesicht zu Angesicht. Amen. Amen. Okay. Father, bless these words. Vater, segne diese Worte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. I was really blessed last week by what Johannes and Katharina and Eric said. Ich war so gesegnet von den Dingen, die Johannes, Katharina und Eric sagten. And I got such a hunger to press even further. Und das hat mir so einen Hunger gegeben, einfach noch weiter vorwärts zu drängen. And I don't know if you got, I was listening to them, I just got hungry for und more. Ich habe das gehört, ich habe einfach so einen Hunger bekommen, mehr. You know, God has to be the one who opens our understanding. Gott muss derjenige sein, der uns immer dieses Verständnis eröffnet. It all begins with him. Es beginnt alles bei ihm. Philippians chapter 2, verse 13. Philipper Kapitel 2, Vers 13. It is God who works in you. Es ist Gott, der in uns wirkt. To will and to do of his good pleasure. Das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. It doesn't come from us. Das kommt nicht aus uns. And if our Christianity is self-manufactured, wenn unser Christsein irgendwie so selbst fabriziert ist, you know, we're in the midst and we see what everyone's doing. Wir sind so in der Mitte und schauen einfach, was so alle machen. I can do that. I can do that. I can do that. Das kann ich auch. Kein Problem. I can do that. I can say that. Das kann ich auch sagen. I think I can buy a Bible. Eine Bibel kann ich mir auch kaufen. Yeah, I think I'm like them. Jetzt bin ich so wie sie. But that's not it. Das ist aber nicht. It's God. Es ist Gott, working in us. Der uns wirkt. And we've always got to press and say, God, take me further. Und wir müssen immer danach drängen und sagen, Gott, bring uns please, weiter. I don't want to miss the boat. Ich möchte das Boot nicht verpassen. Please, Father. Bitte, please, open my mind, open the door. Öffne mir den Sinn und öffne mir die Tür. I don't want to stand before you. Ich möchte nicht eines Tages vor dir stehen. And not have lived the life that you've prepared for me. Und dann habe ich vielleicht nicht das Leben gelebt, was du eigentlich für mich vorbereitet hattest. You know, we kind of sometimes endure God. Manchmal halten wir so Gott aus. We think that God is in heaven begging us. Oh, please. Oh, bitte. Oh, please. That was a moth. Get that eine moth. Motte. And he's coming back. Kommt wieder. He's coming after Axel. Okay. And look, it's incredible. This is a moth right here. I've never seen a moth in a chapel. We think that God is in heaven begging us. Wir denken, Gott ist da im Himmel und er. Oh, please do my will. Mach doch meinen Willen, bitte. Would you do my will? Meinen Willen, bitte. God lives in sovereignty. Gott lebt in Souveränität. In authority and power. In Autorität, in Vollmacht. We should be asking Him. Wir sollten ihn bitten. Oh, Father, is there something I can do? Vater, gibt's da etwas, was ich tun kann? Can I be a player? Kann ich jemand sein, der spielt? Is there some kind of thing that I can be involved with? Gibt es da irgendwie eine Sache, wo ich mich einbringen kann? It is the privilege of our life. Es ist das Privileg unseres Lebens. And so I was so blessed last week. Einfach so gesegnet letzte Woche. And also at the praise night on Friday. Auch bei der Worship Nacht. By the amount of people von dieser Anzahl von Leuten, that were functioning in the spiritual. Die einfach in dem Geistigen da agiert haben. I went and soaked. We had soaking. Wir hatten auch Friday soaking, night. So dieses Einweichen im Geist. Our debut. It was the first night we had soaking. Das war das Debüt. Erste Abend mit soaking. And Katharina introduced it. Die Katharina hat das vorgestellt. And soaking is you go and lay down on a carpet. Soaking ist so, gehst einfach rüber, da sind so and Kissen. You just lay in the presence of God. Und du kannst dich einfach niederlegen in der just Gegenwart Gottes. Relax, receive. Entspannen, einfach and empfangen. Someone comes over and prays for you. Und jemand kommt vorbei und er betet für dich. And I thought, oh, that's great. I'm really das glad. Super. But ich war ganz froh, dass das gibt. I won't be doing it tonight. Aber, that's good. I'm glad. Ja, das wird er anders machen. You know, I'm kind of a private person. I don't like laying around ja, publicly. Ich bin als private Person, das wird das nicht, also... Yeah, I mean, okay, fine, that's great, that's cool. Super, ja, schön für Sie. I hope a lot of people go over and enjoy ich hoffe, it. Dann viele Leute rübergehen. And just as I said that, im selben Moment, wo ich das sagte, Chris Purcell walks by. Kommt der Chris Purcell vorbei. You know, who's this awesome song leader from Four Corners Church. Der dieser Worship Leader ist von der Four Corners Gemeinde. He does worship seminars. Der Anbetungsseminare leitet. Fantastic preacher. Ein super Prediger. He walks by me, I shake his hand. Er kommt so vorbei, ich schüttel seine and Hand. I say, oh, you're here tonight, great. Oh, bist du heute Abend hier, schön. Are you singing? He says, no, singst I'm not du? Singing. Nein, heute Abend nicht. Just here to enjoy the presence Nein, of God. Ich möchte einfach nur die Gegenwart Gottes genießen. And right now I'm going over to soak. Und jetzt gehe ich rüber zum Soaking. And I thought, okay. By the end of the night I went over too and I Am Ende des Abends bin dann auch rübergegangen. Found an empty spot. Hab dann noch einen Platz gefunden. Nobody was looking. Niemand hat geschaut. I laid down. Hab ich da einfach hingelegt. Cody laid next to me. Cody neben mich. And then Katharina laid her hands on my legs. Ah, und die Katharina hat einfach ihre Hand aufgelegt auf meine shoes. Auf meine Schuhe. I'm telling you, they were on fire. Ah, und da war Feuer. I'm telling you, I thought, what in the world? My feet are burning off. Meine Füße, sie brennen. I almost had to tell her, take them off for a while. Let them cool down. Lass ein bisschen abkühlen. I thought, something's happening. Ich habe gedacht, da passiert was. And it was so awesome just to see people functioning in the spiritual. I loved it. In einem geistigen agiert haben. I thought, am I dreaming? This is awesome. Träume ich da? Das ist einfach so erstaunlich. I want to encourage you all the more. Ich möchte euch umso mehr ermutigen. And I want to bring forth a text that's foundational to what's happening in our midst. Ich möchte einen Text euch jetzt zeigen, der einfach fundamental ist, der einfach die Grundlage ist für das, was in unserer Mitte geschieht. We find in the little book of Zechariah. Und das finden wir in diesem Buch Zecharia. Second to the last book in the Old Testament. Das ist das vorletzte Buch im Alten Testament. I've been reading through Zechariah for the last few weeks, just meditating on it. Ich habe jetzt die letzten Wochen durch Zecharia gelesen und habe so drüber nachgesinnt und meditiert. And I'll just read the first few verses and then we can put a couple verses. 7 and 8 will come on the board in a little while. Ich lese also ein paar einleitende Verse und dann werden wir gemeinsam auf dem Beamer dann 7 und 8 lesen. Starting with verse 1. Beginnen mit Vers 1. The angel showed me Joshua, the high priest, standing before the angel of the Lord. Und der Engel zeigte mir Joshua, den hohen Priester, wie vor dem Engel des Herrn stand. The accuser Satan was there at the angel's right hand, making accusation against Joshua. Und der Verkläger Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. This is not Joshua from Moses. Das ist also nicht der Joshua, der dem Mose gefolgt war. This is years later. Das ist Jahre später. Another Joshua. Ein anderer Joshua. A second picture of Christ. Ein zweites Bild von Christus. The first Joshua was also a picture of Christ. Der erste Joshua war bereits ein Bild von Christus. Leading us into the promised land. Er ist es, der uns in das verheißene Land führt. 2 Corinthians 2:14. 2. Korinther Kapitel 3 Vers 14. Jesus is always leading us in triumph. Jesus führt uns immer im Triumphzug. Ich liebe das. Now we have a second picture. Jetzt haben wir ein zweites Bild. Because Joshua means Jesus, it means it's Joshua a picture of Jesus. Bedeutet Jesus. Yeshua. And so this picture here is hier, the high priest Joshua ist der hohe Priester Joshua standing before the angel of the Lord. Da steht er vor dem Engel des Herrn. But the angel of the Lord here is Jesus himself. Aber der Engel des Herrn ist Jesus selbst. He's in a pre-incarnation state. Er ist in diesem Zustand vor seiner Fleischwerdung. And we know it's him because he begins to forgive and do things that only God can do. Und wir wissen, dass er das sein muss, denn er vergibt und Vergebung ist etwas nur, was Gott erteilen kann. So Satan is at his right hand. Satan steht zu seiner Rechten. Joshua is at his left. Und Joshua auf seiner Linken. And Satan is bringing accusation before God against Joshua. Und der Satan dann bringt Anklagen vor Gott gegen Joshua, den hohen Priester. And the Lord rebuked him. Und der Herr wies ihn zurecht. And said, "This man is like a stick that has been snatched from the fire." Ihr seht nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Joshua's clothing was filthy. Und Joshuas Kleider waren schmutzig. As he stood before the angel. Während er da vor dem Engel stand. So the angel said to the other standing there. Und der Engel antwortete und sprach zu den anderen, die da standen. Take off his filthy clothes. Nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. And turning to Joshua. Und indem er sich zu Joshua wandte, sagte er. He said, "See, I have taken away your sins." Siehe, ich habe deine Schuld, deine Sünden von dir weggenommen. Now I'm giving you new fine clothes. Und ich bekleide dich mit Feierkleidern. This has a lot of pictures here. Und da sind ganz tiefe Bilder drin. First, it's just a picture of Joshua as a person. Zunächst einmal ist das ein Bild von Joshua als Person selbst. A godly high priest. ein gottgegebener Hohepriester. And yet his own personal righteousness is as filthy rags. Und doch war seine eigene persönliche Gerechtigkeit wie ein schmutziges Kleid. And Satan is attacking him. Und da ist Satan und er greift ihn an. But God has provided him with his righteousness. Aber Gott hat ihn bekleidet und versorgt mit seiner Gerechtigkeit. It's also a picture of Joshua the high priest taking on the sins of Israel. Es ist aber auch ein Bild, wie Josua der Hohepriester die Sünde Israels auf sich nimmt. Upon himself. Er nimmt sie auf sich. And being accused. Und er wird dafür angeklagt. And God giving the nation his righteousness. Aber Gott gibt der Nation seine Gerechtigkeit. It's also a picture of Jesus. Es ist auch ein Bild von Jesus. Who took upon himself our sins. Der auf sich selbst unsere Sünde genommen in hat. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Im 2. Korinther Kapitel 5 Vers 21. He who knew no sin. Er, der keine Sünde kannte. Became sin. Ist für uns zur Sünde geworden. That we might be made the righteousness of God in him. Auf dass wir die Gerechtigkeit Gottes in ihm werden. So picture yourself standing before God. So stell dich nun selbst vor, wie du stehst vor Gott. You die, you're before God. Du bist gestorben, du stehst vor Gott. Suddenly you're standing there before Jesus. Plötzlich stehst du da vor Jesus. And you realize that you're in filthy garments. Da stehst du, dass du bist in dreckigen Kleidern. This is who I am. Das ist wer ich bin. This is who I am outside of Christ. Wer ich bin außerhalb von Christus. Could you imagine this sense of insecurity? Kannst du dir vorstellen, wie unsicher du da bist? Of shame. Diese Scham. All of your sin is just all over you. All die Sünde, sie ist einfach überall um dich herum. Your garment is filthy, dirty. Und dein Kleid ist total dreckig. Everything you've ever done in your life is on this garment. Alles, was du getan hast, es ist an diesem Kleid, es ist sichtbar. It's like you have a virus. Es ist wie ein Virus, den du mit dir trägst. You have mold all over you. Überall dieser Schimmel. And God takes off this garment. Und Gott nimmt es einfach weg. And he clothes you. Und er bekleidet dich. Could you imagine that moment when this new garment comes on you? Und kannst du dir vorstellen diesen Moment, wo dieses neue Gewand einfach dir übergezogen wird? And the old one is taken away. Das alte, jetzt ist weggenommen. And this is now your new identity. Das ist deine neue Identität. This is me. Das ist wer ich bin, that's you. Das bist du. This is the way I see you. So sehe ich dich. You see, for all of us here who have put our faith in Christ, für all die hier sind und die ihren Glauben in Christus gesetzt haben, gilt dies. That already happened. Das ist bereits geschehen. That already happened. Das ist bereits geschehen. When we put our faith in Christ, wenn wir unseren Glauben in Christus hineinsetzen, when I put my faith in Christ 35 years ago, als ich meinen Glauben in Christus hineingesetzt habe, vor 35 Jahren, God took my garment, hat Gott einfach mein Gewand abgenommen und hat es ersetzt with his. Mit seinem. And if we could just see into the invisible world tonight, und wenn wir hineinblicken könnten in die unsichtbare Welt, we would be shining like angels. Wir würden erstrahlen wie Engel. We have his righteousness now. Wir haben jetzt bereits seine Gerechtigkeit. Now. Jetzt. And this is our identity. Und das ist unsere Identität. This is who we really are. Das ist, wer wir wirklich sind. This is the Father's heart of love to us. Das ist das Vaterherz der Liebe to uns gegenüber. To provide us with the gift of his righteousness. Dass er uns einmal versorgt mit seinem Geschenk, seiner Gerechtigkeit. Could you imagine in the eternal council? Könnt ihr euch das vorstellen in dem ewigen Ratschluss? Or maybe conversations among the angels? Vielleicht gab es da so Gespräche unter den Engeln. Would be wonderful if God had a family. Wäre das nicht wunderbar, wenn Gott eine Familie There's hätte? Three of them, but it would be awesome if there was many of them. Es sind drei eins, aber es wäre schön, wenn es viele wären. But that's not possible. Naja, das ist irgendwie nicht möglich. How could you bring beings into the Trinity? Wie kann man da Wesen hineinbringen in die Trinität? And yet God did. Und Gott hat das doch getan. And he paid the absolute highest price imaginable. Und er hat den höchsten Preis, der nur vorstellbar ist, bezahlt. By sending Jesus to earth. Indem er Jesus auf die Erde sandte. To be crucified on a wooden cross. Um gekreuzigt zu werden an einem hölzernen Kreuz. To pay this enormous price. Um diesen enormen Preis selbst zu bezahlen. So that each one of us could receive that robe. Auf dass jeder einzelne von uns dieses Kleid betragen kann. It's ours by faith. Es ist unser im Glauben. It's ours. Es ist unser Though we im don't Glauben. See it yet. auch wenn wir es noch nicht sehen. But when he appears in 1 John chapter 3. Aber im 1. Johannes Kapitel 3, wenn er dann erscheint. Verse 1 it says, behold. Siehe. What manner of love the Father has bestowed upon us. Was für eine Liebe, mit was für einer Liebe der Vater uns geliebt hat. Like, wow. Wow. The Father has bestowed his love on us. Der Vater hat seine Liebe auf uns gelegt. That we should be called the children of God. Und was für eine Liebe ist das, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen? We are God's children. Gottes Kinder. And yet, und doch, it does not appear, erscheint nicht, what we shall be like, wie wir sein werden. But aber when Christ appears, wenn Christus erscheint, we shall be like him. Werden wir sein wie er. We shall be like him. Wir werden sein wie er. And they that have this hope, und die, die diese Hoffnung haben, purify themselves. Die reinigen sich. You see, it's this hope that purifies me. Es ist diese Hoffnung, die uns reinigt. Do you know what the best synonym for hope is? Wisst ihr, was der beste Ausdruck für Hoffnung ist? At least one of them. Zumindest einer dafür. Is hunger. Hunger. Hunger. Hunger. What Eric talked about last night. Gestern hat Eric darüber gesprochen. Show me a church that does not hunger. Zeig mir eine Gemeinde, die nicht hungert. For the things of God. Die nicht hungrig ist nach den Dingen Gottes. And I'll show you a church that doesn't live in hope. Und dann zeige ich dir auch eine Gemeinde, die ohne Hoffnung lebt. People in prison camps. Leute in Gefängnislagern. They hungered to get out. Sie haben einen Hunger rauszukommen. And they survived. Und so haben sie überlebt. People who gave up their hunger to get out. Their Menschen, hope, die diesen Hunger aufgegeben haben, diesen Hunger rauszukommen, frei zu werden. Were the first ones who died. Das waren die ersten, die starben. Hope is such an important part of our life. Hoffnung ist ein so wichtiger Teil unseres Lebens. Hunger to see what God will do with us. Ein Hunger danach, einfach zu sehen, was Gott mit uns tun wird. To see what God would do with my life. Zu sehen, was Gott mit meinem Leben tun wird. That I would present myself as a workman to him. Ich werde mich ihm hingeben als ein Arbeiter für Gott. Father, use me in your plan. Use Vater, me. Verwende mich in deinem Plan, bitte. It's so incredibly awesome. Das ist so unglaublich erstaunlich. Now, I'll just continue with this. Wir werden jetzt weitermachen. Now let's go to verse 7. Mit Vers 7. Listen to what he says to Joshua now. Schaut einmal, was er da sagt zum Joshua. The Lord is going to speak into his life. Und jetzt spricht der Herr hinein in sein Leben. This is what the Lord of Heaven's Army says. Dies ist, was der Herr, der Herrscher, sagt. Now he's speaking into his life. Jetzt spricht er hinein in sein Leben. If, wenn, and this is a condition. Und das ist eine Bedingung. If you follow my ways. Wenn du meinen Wegen folgst. And carefully serve me. Und mir sorgfältig oder achtsam dienst. Follow his ways. Meinen Wegen folgst. Carefully serve him. Und mir sorgfältig achtsam dienst. What will happen? Was wird geschehen? Then you will be given authority over my temple. Und dann wird dir Autorität über meinen Tempel gegeben werden. And its courtyards. Und auch über seine Höfe. Those are all the affairs of the temple, the courtyards. Das sind all die Dinge, die da um den Tempel herum geschehen. And I will let you walk among these others standing here. Und ich werde dich wandeln lassen unter denen hier, die hier stehen. Angelic presence. Die Engelsgegenwart. Now watch the next verse. Listen to me, O Joshua, the high priest. Höre auf mich, O Joshua, du hoher Priester. And all you other priests. Und all ihr anderen Priester. You are symbols of things to come. Ihr seid Vorzeichen für künftige Dinge. Soon I am going to bring my servant the branch. Denn sehr bald werde ich meinem Diener den Spross bringen. The branch is Christ. Dieser Zweig, der Spross ist der Christus. Abraham was the root. Abraham war die Wurzel. God promised him that he would be a blessing to many nations. Gott hat ihm versprochen, dass er ein Segen für viele Nationen würde. And through his line, und dass durch seine Linie, durch seinen Stammbaum, would come an everlasting kingdom. Ein ewiges Reich errichtet würde. And Jesus is that line. Und Jesus ist diese Linie. He is the branch. Er ist dieser Zweig, dieser Spross. Notice it says that you are symbols of things to come. Schaut mal, da steht, ihr seid Vorzeichen von künftigen and zukünftigen then it Dingen. Speaks of Christ. Und er spricht von Christus. Jesus is the high priest. Jesus ist dieser hohe Priester. Hebrews chapter 7. Hebräer Kapitel 7. And he's always praying for us. Und er hält immer Fürbitte für uns. And we are his priests. Und wir sind seine Priester. This speaks of us. Er spricht von uns. This speaks of us. Er spricht von uns. All of us are anointed by the Holy Spirit. Wir alle sind gesalbt vom Heiligen Geist. To minister in his temple. Um einfach zu dienen in seinem Tempel. The church is the temple of God. Die Gemeinde ist der Tempel Gottes. It's a holy place. Es ist ein heiliger Ort. It's the habitation of God. Es ist der Wohnort Gottes. It says in Ephesians 2:20. In Epheser Kapitel 2 Vers 20. We are the habitation of God in the Spirit. Wir sind die Wohnstätte Gottes im Geist. But he says there's a condition. Aber wie ihr gehört habt, da ist eine Bedingung geknüpft dran. Walk carefully. Wandelt achtsam. Follow my ways. Folgt meinen Wegen. You can't know God's ways unless you spend time in his word. Wir können Gottes Wege nicht kennen, es sei denn, wir verbringen Zeit im Wort. I would be surprised if there was 20 days in the last 35 years. Ich wäre überrascht, wenn es da 20 Tage gäbe in den letzten 35 Jahren. That I didn't read my Bible. Wo ich meine Bibel nicht gelesen habe. I'd be surprised. Dann wäre ich überrascht. I'm always, always, even if it's a little bit in the Bible. Bin immer, immer, und selbst wenn es nur ein ganz bisschen ist, ich bin immer in der Bibel. I just know I've got to be there. Ich weiß, ich muss einfach darin sein. And if somehow it's not alive to me, und wenn es dann irgendwie vielleicht gerade nicht lebendig ist für mich, I start to read and it's not so exciting. Und ich lese irgendwie, das ist irgendwie nicht so, es begeistert mich in dem Moment nicht. Father, help me, I got to get in there. Help Vater, me. Ich muss da irgendwie da durchdringen. Give me Zugang, give me something. Gib mir diesen Eintritt. Give me a character, give me a book. Gib mir einen Charakter, den ich lesen kann, ein Buch. Lead me, guide me, I've got to get in there somehow. Führe mich, leite mich, ich muss da irgendwie hinein in dein Wort. Because our life has to be in his word. Weil unser Leben muss verborgen sein in seinem Wort. We've got to know his word. Wir müssen sein Wort einfach kennen. We've got to be people who are saturated with his word. Wir müssen Leute sein, die einfach gesättigt sind, getränkt sind mit seinem Wort. We've got to walk in his ways. Und wir müssen auch wandeln in seinen Wegen. And we've got to be careful. Und wir müssen achtsam sein. And he will give us authority in the temple. Dann wird er uns Autorität geben in seinem Tempel. And that authority is to strengthen. Und diese Autorität, sie dient dazu zu stärken, encourage zu ermutigen and comfort, und auch Trost zu spenden. 1. Korinther 14:3. 1. Korinther Kapitel 14 Vers 3. Could you imagine if all of us were walking in that authority? Könnt ihr euch vorstellen, dass wir alle in dieser Autorität wandeln? If we could see ourselves in the Spirit. Und dass wir uns selbst sehen könnten im Geist. And the robe of righteousness that we have. Und mit dieser Robe der Gerechtigkeit, die wir da tragen. If God could show us eternity for a moment. Wenn Gott uns die Ewigkeit zeigen könnte für einen Moment. And show us the future of us standing before him. Und uns die Zukunft zeigen könnte, wie wir da vor ihm stehen. Lord, why do you show me this picture? Herr, warum zeigst du mir dieses Bild? Who are these people? Wer sind diese Leute? Shining like bright stars. Sie scheinen wie leuchtende Sterne. I can hardly look at them. Ich kann kaum da hinschauen. It's you. Das seid ihr. Whoa, what? Was? Look at the one on the left, second from the left. Der links da, der dritte von I links. I can hardly look at them. Ich kann fast nicht hinschauen. It's me. Das bin ich. That's me. Wow, das bin ich. We would collapse. Wir würden zusammenbrechen. If we could see ourselves. Wenn wir uns ja sehen könnten. And yet we have this righteousness by faith. Und doch haben wir diese Gerechtigkeit im Glauben. Authority. Autorität. That means heaven is behind us. Der Himmel steht hinter uns. A little police officer steps on the highway. Ein kleiner Polizeibeamter stellt sich auf die Kreuzung auf and die Autobahn. And stops millions of tons of steel. Und er stoppt da Millionen von Tonnen von Stahl. With his hand. Mit seiner Hand. There's an accident on the highway, a motorcycle crash. Vielleicht ein Autounfall, ein Motorradunfall. Cop car comes. Da kommt der Polizeibeamte mit seinem Auto. A little policeman gets out. Der Polizeimann, also der Mann steigt aus dem Polizeiwagen. Smallest policeman you've ever seen in your life. Der kleinste Polizist, den man je gesehen hat. Gets out on the highway, sticks his hand out. Geht auf die Autobahn, hält die Hand raus. Millions of tons of steel stop. Ein Million von Tonnen von Stahl stoppen. They could roll him over like he was a mosquito. Die können einfach über ihn rüberrollen, als wäre er nichts, wie ein Moskito. This story I once heard. Ich habe eine Geschichte gehört. There was this Indian. Da gab's einen Indianer. And he was laying on the ground. Und er lag da auf dem Boden. He had his ear to the ground. Er hatte sein Ohr da am Boden. A cowboy came along. Da kam ein Cowboy vorbei. He says, "What are you doing?" Was machst du da? He says, 300 horses. 300 Pferde. 200 cows. 200 Kühe. 50 wagons. 50 Wagen. 400 soldiers. 400 Soldaten. He says, "Wow, you can hear all that?" Kannst das alles hören? He said, "No." Nein. They ran over me about an hour ago. Vor einer Stunde über mich rübergelaufen. Here's the police officer. Da kommt der Polizist. He can stop them all because he has authority. Der kann sie alle stoppen, denn er hat Autorität. Because everybody knows. Denn alle wissen. If we run this guy over, wenn wir den überfahren, or just go around him, oder nur an ihm vorbeifahren, we are in deep, deep trouble. Dann haben wir Riesenprobleme. Because this guy himself is not coming after us. Denn er selbst wird nicht uns hinterherfahren. Maybe a whole unit of people. Eine ganze Einheit von Leuten. And if we give them trouble, they'll send even more. Und wenn wir denen Probleme bereiten, dann werden sie noch mehr senden. Because authority is always backed by power. Denn Autorität hat immer die Macht hinterlegt. And God wants us to step out. Und Gott möchte, dass wir heraustreten. And minister. Und dienen. Sometimes it's difficult. Manchmal ist es schwierig. We got to take a step of faith. Wir müssen einen Schritt im Glauben machen. Because we don't feel like, you know, there's anything in us. Wir fühlen uns nicht so, als wenn irgendetwas drin ist. But that's the way it's supposed to be. Aber so soll es auch sein. 2 Corinthians chapter 4, verse 7. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 7. We have this human vessel. Wir haben dieses menschliche Gefäß. It's like a jar. Es ist wie ein Tonkrug. But the excellency is in it. Das einfach from God. Exzellenz Gottes in uns ist. It's not from us. Die ist nicht von uns. It's from God. Sie kommt von Gott. And when we step out in faith, und wenn wir da hervortreten im Glauben, God releases it. Dann setzt Gott es frei. We take the step. Wir nehmen diesen Schritt. Moses steps into the Red Sea. Moses tritt hinein in das Rote Meer. Und es teilt sich. And it splits. So, I want to close with this. Ich möchte abschließen mit Let's dem Gedanken. Be careful about two things. Lass uns einfach ganz sorgfältig sein. Right? Be careful, it says. Das heißt, seid achtsam. The number one thing that strips us of our authority. Der erste Punkt, der zuallererst uns einfach von unserer Autorität einfach entblößt. That will strip us of the presence of the Holy Spirit in our midst. Und das uns entblößt der heiligen Gegenwart Gottes in unserer Mitte. That will cause fruitlessness. Und die Fruchtlosigkeit verursacht. And a lack of miracles. Und einen Mangel an diesen Wundern, die wir sonst erleben könnten. Is judging people. Ist das Richten anderer Leute. Judging people. Das Richten anderer Leute. And if we had some kind of an instrument, you know. Wenn wir da ein Instrument hätten. That we could stick in our ear. Und wir können das so in das Ohr stecken. You know, not like a thermometer, but a judgemometer. Ein Judgemeter. You know, you put in your ear at the end of the day. Am Ende des Tages geht das so rein. For 10 seconds and für 10 Sekunden. Beep, beep, beep. Dann schauen wir mal drauf. It tells you how much you judged all day. Oh my. Steht da drauf, wie wir gerichtet haben. Wow, that much? Wow, ungesund. Wow, I can't believe it. Are you serious? Bist du ernst? Wow. Wow. We try the next day. Nächsten Tag versuchen wir es wieder. Keep a clear mental attitude. Und wir wollen da ganz klar einfach beep, in Gedanken beep, sein. Beep, beep, beep. Are you serious? That's oh, not possible. Unmöglich. Oh my gosh, my heart is sick. Mein Herz ist so krank. Where's this coming from? Wo kommt das her? Look closer. Schau mal genauer hin. All right, I'll try. I'm not going to think a negative thing about anybody. Also ich möchte nichts mehr Negatives irgendwie denken von beep, irgendjemandem. Beep, beep, beep, beep. Not possible. Nein, come on. Nein, nee. It's not possible. Na unmöglich, na. You begin to pray for people. Du wirst anfangen für andere Leute zu beten. And you will see how the meter will go down. Und du wirst sehen, wie einfach dieses Judgment we begin to pray for people. We examine all things. Wir prüfen alle Dinge. Hold fast to what's good. Und halten fest an dem, was gut ist. And don't judge the rest. Aber richte nicht den Rest. If something bothers you, wenn dich etwas stört, pray for it. Bete dafür. If soaking bothers you because you're very conservative from an evangelical background, wenn das Soaken dich irgendwie ärgert, weil du vielleicht eher aus einem konservativen Hintergrund kommst, don't go over there. Dann geh nicht Just in die Richtung. Pray for them. Bete für sie. I heard a story. You remember what in about 100 years ago, 200 years ago in America? Vor etwa 200 Jahren in Amerika. There was a great move of God. Da gab es eine große Bewegung Gottes. And the Baptists began. Und die Baptisten, and the Presbyterians were there, and the Methodists. Und die Presbyterianer, die Methodisten. And they were evangelizing America, this new country. Sie haben das ganze Land evangelisiert. And the Baptists really prospered, and the Methodists in the 1800s. Und die Baptisten und die Methodisten, haben sich sehr, sehr gut entwickelt. Yeah, because the Presbyterian ministers. Weil die Presbyterianer were like took 12 years to be educated. Sie haben sich 12 Jahre Zeit genommen, sich einfach auszubilden. The Presbyterian pastor was the most educated person in the whole community. Und der presbyterianische Pastor, der war einfach der am besten ausgebildete in der ganzen Umgebung. When you came to church, boy, you were educated. Wenn du in die Gemeinde kamst, da hast du etwas lernen können. But what happened is that there was such an influx of people coming from Europe. Und dann kamen aber so viele Leute aus Europa hinein. There was no time to educate these people. Da gab es keine Zeit mehr, sie einfach auszubilden. So the Baptists began to take farmers and people, and they began to educate them and make them and ordain them as pastors. Die Baptisten, sie haben einfache Leute genommen, Farmer zum Beispiel oder Handwerker, und haben sie ausgebildet und haben sie ordiniert. And what the Methodists did is they used one pastor. Die Methodisten taten, war, dass sie einen Pastor nahmen. And he would get on a horse. Und er würde sich auf ein Pferd setzen. And he would ride from church to church to church to church to church. Und er würde einfach dann reiten von Gemeinde zu Gemeinde zu Gemeinde zu Gemeinde. And they called them circuit riders. Und sie haben genannt die Reiter, die im Kreis herum. Most of them died within 5 years. Die meisten von ihnen starben innerhalb von 5 Jahren. It was so dangerous. Es war so gefährlich. The weather, thieves, all this kind of stuff. Die Witterung, das Klima, dann auch Diebe und Räuber. Okay, so a pastor comes to a hotel in the wilderness. Und dann kommt ein Pastor hin. A bed and breakfast. Zu seinem Hotel, Frühstück gibt's dort. And in der Wüste. He says, "I'm looking for a room." Ich hätte gerne einen Raum, sagte er. And the guy says, "Well, are you a Presbyterian or are you a Baptist?" Und der Mann fragt, naja, sind Sie ein Presbyterianer oder sind Sie ein Baptist? He says, "It make a difference." Macht das einen Unterschied? He says, "It makes a big difference." Ja, einen riesen Unterschied. If you're a Presbyterian, wenn Sie der Presbyterianer sind, you want a really good room. Dann wollen Sie ein ziemlich gutes Zimmer haben. If you're a Methodist, sind Sie ein Methodist, you want a really good stall for your horse. Dann wollen Sie einen sehr guten Stall haben für Ihr Pferd. Because you're so dependent on your horse. Und weil Sie ja so abhängig sind von Ihrem Pferd. The pastor thought for a moment. Der Pastor denkt nach. He said, "Well, I'm a Presbyterian." Ich bin ein Presbyterianer. My horse is a Methodist. Ah, mein Pferd ist ein Methodist. And I say all that to say this. Ich sage das Ganze, um Folgendes zu sagen. I'm an evangelical. Ich bin evangelikal. My wife is a charismatic. Meine Frau ist charismatisch. And my dog. Und mein Hund is a Methodist. Ist ein Methodist. So, let's not judge. Lass uns nicht richten. Because judging will strip us. Strip us. Richten uns einfach entblößt of our authority in the temple. Autorität, die wir eigentlich im Tempel haben our sollten. Authority in the temple comes because we have been clothed with his righteousness. Unsere Autorität im Tempel kommt daher, dass wir bekleidet sind mit seiner Gerechtigkeit. We want to be a full spectrum church. Wir wollen eine Gemeinde sein, die das gesamte Spektrum umfasst. That means it gets a little bit messy sometimes and das kann schon passieren, dass vielleicht ein bisschen durcheinander ist. Think of Noah's ark. Denk mal an die Arche von Noah. Like a picture of the church. Ist auch ein Bild von der Gemeinde. All these different animals inside. All diese verschiedenen Tiere da drin. Think what was Noah thinking? All these animals. Was hat Noah da gedacht? All die Tiere. Grizzly bears and grizzly. Beavers and. Und das sind die Biber. Oh my gosh! Are they all coming in here? Alle hier elephants, rein? Rhinos, every kind of animal. It was like a circus in there. Ja, wie ein Zirkus hier drin. Like a real circus. Ein echter Zirkus. A little bit like the church. Wie die Gemeinde. It's a little bit like the church. Everybody's invited. Alle sind eingeladen. The church, the local church, is like a picture. It's like today's Noah's Ark. Die lokale Gemeinde ist die heutige Arche Noah. And we're saying, hey, come in. Come in. Come as you are. Komm so wie du bist. And all of us need to have a little bit more tolerance. Und wir alle brauchen ein bisschen mehr Toleranz. For different kinds of Christians from different kinds or different parts of the spectrum. Verschiedene Arten von Christsein, die aus den verschiedenen Spektren des Christentums kommen. Hold fast to what's good. Halte fest an dem, was gut ist. And bless the rest, right? Und segne den Rest. That's it. Hold fast to what's good and bless the rest. Halt fest, was gut ist. Und segne den Amen. Rest. And we will see God move in our midst. Und wir sehen, wie Gott sich bewegt unter uns wie nie zuvor. Amen. He wants to give us his authority in the temple. Er möchte uns seine Autorität geben im Tempel. All of us, uns allen, who are his sons and daughters. Uns allen, die wir ja seine Söhne und Töchter sind. I'm excited to see all that God's going to do. Ich bin schon ganz gespannt auf das, was Gott alles tun möchte. Through all of us. Durch Amen. Alle von uns. Father, we thank you tonight. Vater, wir danken dir heute Abend. For who you are. Dafür, wer du bist. Thank you for our robe of righteousness. Danke für dieses Gewand der Gerechtigkeit. Thank you for all you want to do in our midst. Danke für all das, was du tun möchtest in unserer Mitte. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist heute Abend jemand hier. If you died. Wenn du sterben würdest. This week. Diese Woche. This year. Dieses Jahr. Where would you go? Wohin? Where? Würdest du gehen? Where would you go? Wohin? This is a serious question. Das ist eine ernste Frage. This is no laughing matter. Da kann man nicht drüber lachen. Where would you go if you died this year? Wo würdest du hingehen, wenn du dieses Jahr sterben müsstest? Do you have any idea? Hast du irgendeine Vorstellung oder Ahnung? Would you be with God? Würdest du bei Gott sein? Do you know that? Weißt du das? God gave everything. Gott hat alles gegeben. So that he could give you eternal life. Dass er dir ewiges Leben geben kann. Jesus was butchered on a cross. Jesus wurde dahin geschlachtet am Kreuz. So that God could give you a robe of his righteousness. Auf dass Gott dir einfach das Gewand seiner Gerechtigkeit geben konnte. Would you like to exchange your robe for his robe right now? Würdest du einfach dein Gewand tauschen gegen seine Robe, seiner Gerechtigkeit? Would you like to receive the robe of righteousness? Würdest du einfach diese Robe der Gerechtigkeit empfangen? Right now. Jetzt, in diesem Moment. It comes through a simple prayer. Es geschieht durch ein einfaches Gebet. And the Holy Spirit himself will bear witness that it happened. Und der Heilige Geist wird dir Zeugnis geben, dass es gerade geschehen ist. Let's all pray together. Beten wir gemeinsam. And if there's somebody here, und wenn jemand hier ist, who has never received that gift, der noch nie diese Gabe empfangen hat, pray with me right now. Dieses Geschenk für dich. Bete mit mir. Are you ready? Bist du bereit? But speak these words after I say them. Aber sprich sie selbst für dich aus im Stillen. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. All of my faults. All meine Schuld. All of my failures. All mein Versagen, meine all Fehler. All of my selfish acts. All diese selbstsüchtigen Taten. Selfish thoughts. Diese selbstsüchtigen Gedanken, der Egoismus. Selfish motives. Der Egoismus in meinen Motiven. Forgive me. Vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Cover me with your robe. Bedecke mich mit deiner Robe. Of righteousness. Der Gerechtigkeit. In Jesus' name. In Jesu Namen. Holy Spirit, we just pray right now. Heiliger Geist, wir beten gerade. Move in our midst. Beweg dich unter uns. Show yourself as never before. Zeige dich uns wie nie zuvor. I pray tonight that vision would be birthed in some people's hearts. Ich bete, dass heute Abend einfach Vision sich entwickelt im Herzen. A vision to be used by God. Visionen von Gott verwendet zu werden. During your time on earth. Während dieser Zeit hier auf Erden. A vision to follow his ways. Eine Vision, seinen Wegen zu folgen. I pray the Holy Spirit would begin to burn in your heart. Ich bete darum, dass der Heilige Geist einfach beginnt in deinem Herzen zu brennen. As never before. Wie nie zuvor. To follow him. Einfach ihm zu folgen. To follow him. Ihm zu folgen. With all of your heart. Mit dem ganzen Herzen. To make decisions this week. Diese Woche Entscheidungen zu treffen. To leave another way and follow him. Einfach ihm ganz nachzufolgen. Father, I pray tonight for our church. Vater, ich bete heute Abend für die Gemeinde. I pray tonight would make a difference. Ich bete, dass dieser Abend einfach einen Unterschied macht. In all of our lives. In all unseren Leben. In some way. In einer Weise. But in some people's lives. Aber bei einigen im Leben. In a major way. in einer riesigen Weise. Tonight is your night. Heute Abend ist dein Abend. The 26th of August. Der 26. August. 2012. I recommitted my life to Christ. Da habe ich mein Leben wieder Gott ganz hingegeben. And I decided to follow him. Und ich habe mich entschieden, ihm ganz zu folgen. With all my heart. Mit ganzem Herzen. Father, I pray this. Vater, ich bitte darum. And ask you. Und ich bitte dich. Through the Holy Spirit. Durch den Heiligen Geist. To do this. Das zu tun. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Amen. Okay, we're going to have the Lord's Supper now. Wir werden jetzt das Abendmahl halten. And we have the prayer team. Wir haben auch das Gebetsteam drüben. I asked June if she knew a hymn she could play for us. Ich habe die June gebeten, ob sie vielleicht eine Hymne spielen kann. And she's going to play a little hymn for us as we get the bread and the wine. Oh, und sie wird ein bisschen spielen für uns eine Hymne. Wenn wir jetzt Brot und Wein okay, einnehmen. Okay. So let's dim these lights a little bit. Wir dimmen jetzt dieses Licht. And if you're watching on live streaming, und wenn du auf live streaming schaust, you can go get a little bit of wine and bread or juice. Vielleicht kannst du auch Wein und Brot oder we'll be back in a little Traubensaft while. Nehmen und wir werden gleich wieder da sein. Now you are suffering under shame and guilt. Nun bist du da und du leidest unter Scham, unter Schuld, unter Schande. I want to say to you today, ich möchte zu dir sagen, Jesus has put away your sin. Jesus hat deine Sünde weggenommen. In Jeremiah 50, verse 20, it says, in Jeremia 50, Vers 20 heißt es, they searched for the guilt of Israel, but it couldn't be found. Sie suchte nach der Schuld Israels. Aber sie konnte nicht gefunden werden. And they looked for her sins. Und sie suchte nach den Schuldigen, nach den Personen. They looked for the sins of Israel. Und sie suchten nach den Schuld, nach der Schuld Israels. Und die Sünde von Israel. Nach der Sünde Israels, Entschuldigung. And they could not be found. Und sie konnte nicht gefunden werden. Jesus took it on his body. Jesus hat das auf seinen Leib ans Kreuz getragen. All you have to do is confess it. Alles, was du tun musst, ist nur bekennen. Just confess it. Einfach nur bekennen. And he promises. Und er verspricht. If you confess your sins, wenn deine Sünden bekennst, then I am righteous and just to forgive you. Dann sagt er, ich bin treu und gerecht, dir zu vergeben. Of all your sins. All deine Sünden. And to cleanse you of all unrighteousness. Und dich zu reinigen von aller Ungerechtigkeit. And he says before the Father. Und er sagt vor dem Vater. Righteous. Gerecht. They are righteous. Sie sind gerecht. I have paid the price. Ich habe den Preis bezahlt. And the devil cannot accuse. Und der Teufel kann sie nicht anklagen. Because he's given you his righteousness. As a robe. Weil Jesus dir seine Gerechtigkeit als Robe gegeben hat. And your sin cannot be found. Und deine Sünde kann nie wieder gefunden werden. So let's celebrate. Lass uns das feiern. Thank you for the body that was broken. Danke für diesen Leib, der für uns gebrochen wurde. So that we could have eternal life. Auf dass wir ewiges Leben haben können. And the forgiveness of sin. Und die Vergebung der Sünden. Now take the cup. Nehmt diesen kleinen Kelch. And we're going to do something that we did this morning. Wir werden etwas tun, was wir heute früh getan haben. And exchange the cup with your neighbor. Tauscht einfach diesen Kelch aus mit eurem Nachbarn. And while you do it, und während ihr das tut, speak a blessing upon them. Spricht einfach einen Segen über sie aus. Okay, it's gonna wait on the Holy Spirit and whatever he gives you, speak it out to your neighbor. Wartet auf den Heiligen Geist und was auch immer euch Gott eingibt, das spricht dem Nächsten aus. And give each other the wine. Und gib einfach deinem Nächsten diesen Wein. If you're a young person today and you want to take a stand for purity, then please stand. Wenn du eine junge Person bist und möchtest einstehen für Reinheit, dann steh auf. It doesn't matter what has happened before. Ist egal, was zuvor passiert ist. It's all past, it's gone. Es ist Vergangenheit, es ist weg. But tonight you want to take a stand for purity. Aber heute, du möchtest einfach diesen Stand einnehmen für die Reinheit. God sees you holy and righteous. Gott sieht dich heilig und gerecht. And he wants to bring you into a even higher level. Gott wird dich noch in eine viel höhere Ebene erheben. That your eyes are sanctified. Dass deine Augen geheiligt sind. That by the grace of God you would not let your eyes go to things that would cause you to fall. Dass du durch Gnade Gottes deine Augen nicht hinwandern zu Dingen, die dich zu Fall bringen. That your computer would be a holy place. Dass dein Computer einfach ein Heiligtum ist. And that you say to the Lord, I will save myself for the one that you've chosen for me. Und dass du zu dem Herrn sagst, ich werde mich aufbewahren für die Person, die du für mich gewählt hast. God wants you to have a great marriage. Gott möchte, dass du eine großartige Ehe führen kannst. God wants you to have great sex. Gott möchte, dass du auch großartigen Sex dann erlebst. God created it. Gott hat dies geschaffen. It was his crazy invention. Das war seine verrückte Idee, seine Erfindung. That's why we're here on the earth. Sonst wären wir nicht hier. But it's the best when it's with the one that you're committed to. Aber es ist nur dann am besten, wenn es mit der Person ist, der du ganz und gar hingegeben bist. And Rob and I didn't have sex until our wedding night. Und Rob und ich, wir hatten keinen Verkehr miteinander bis zum Hochzeitsnacht. And that will give you great sex because there is no guilt. Das wird euch großartigen Sex geben, weil es gar keine Scham dabei, keine Schuldgefühle. And you don't have bad pictures in your mind. Und ihr habt dann nicht diese seltsamen Bilder da im Kopf. And so, Lord, I speak out. Herr, sanctified minds. Ich spreche einfach geheiligten Gedanken, geheiligten Sinn aus. And thank you for purifying and for cleansing all that has happened in the past. Danke, dass du unseren Verstand einfach reinigst von all dem, was in der Vergangenheit geschehen ist. And in Jesus' name, I break every picture. In Jesu Namen breche ich jedes Bild, that was imprinted, das da hinein geprägt wurde, through pornography, durch Pornografie, or through sex before marriage, oder durch Sexualität vor der Ehe. In Jesus' name, in Jesu Namen, I break it. Ich breche es. And I speak out a new start. Und ich spreche einen Neubeginn aus. And that our feet would only go to the places God wants us to go. Und dass unsere Füße einfach nur dorthin gehen, wo Gott es hin möchte. That I would spend my time with people that encourage me in the faith. Und dass ich meine Zeit einfach mit Menschen verbringe, die mich ermutigen im Glauben. And that I don't allow myself to be in situations that are tempting or a temptation. Und dass ich es nicht zulasse, dass ich mich da in Situationen wiederfinde, die da vielleicht eine Versuchung für mich sind. If it's hard to be alone with a person because you're so tempted. Und wenn es vielleicht schwierig ist, mit einer bestimmten Person allein zu sein, weil es dich in Versuchung bringt. Unless it's your husband or wife. Es sei denn, es ist dein Mann oder deine Frau. Then just be in a group. Dann sei in einer Gruppe. Sei nicht allein. mit der Person. We can do so many things to safeguard ourselves. Wir können so viele Dinge tun, die ja für uns einfach wie ein Schutz sind. Protect these people. Beschütze sie. So that they can have the most amazing future relationship with their spouse. Dass sie einfach die erstaunlichste, begeisterndste Beziehung mit ihrem zukünftigen Ehepartner haben können. Without guilt and without shame. Ohne Schuld und ohne Scham. I thank you and I praise you and I seal this in Jesus' name. Und ich danke dir und ich preise dich dafür und ich versiegel das in Jesu Namen. And Jesus says, I am so proud of you. Und Jesus sagt, ich bin so stolz auf euch. I am so proud of you. Ich bin so stolz auf euch. That you put yourself on the side for me. Dass ihr euch selbst beiseite gesetzt habt für mich. To be a vessel of honor. Dass ihr Gefäße zur Ehre seid. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen.